بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من نام الله سأرابا ما سأسرام هاتسيقن من الله سيق من حيلة النبوفيت محمد صلى الله عليه وسلم. في بيجنن حديث النبوفيت صلى الله عليه وسلم دينونس أبو هريرة رضي الله عنه بريفتات دين فيا inshallah zu unseren Gunsten umsetzen jetzt in diesem Augenblick. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah." Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs trifft, yatluna kitab Allah, Allahs Buch liest und rezitiert, wa tadarasunahu bainahum, und es unter sich lehrt, nazalat alaihim as-sakinah, dann steigt auf sie die Ruhe herab, wa ghashiyatuhum ar-rahmah, und die Barmherzigkeit umgibt sie, وحفتهم الملائكة، und die Engel umgeben sie. وذكرهم الله في من عنده، und Allah gedenkt sie, Allah gedenkt ihrer bei denjenigen, die bei ihm sind, subhanahu wa ta'ala. Allah gedenkt sie bei sich. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus dieser Sitzung herausgehen mit noch mehr Wissen, und auf dass Allah uns unsere Sünden vergibt, denn er ist derjenige, der die Sünden vergibt. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 137 bis 148, soweit wir kommen, inshallah. Warum nicht? Die Verse, die wir heute uns anschauen, sind einfach zu verstehen und bedarfen eigentlich keiner großen Auslegung. Allah subhanahu wa ta'ala, ich lese erstmal die Bedeutungen der Übersetzung vor ins Deutsche. Vers 137: Schon vor euch sind Gesetzmäßigkeiten ergangen. So reist doch auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war. Dies ist eine klare Darlegung für die Menschen und eine Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Und werdet nicht schwach, noch seid traurig, wo ihr doch die Oberhand haben werdet, wenn ihr gläubig seid. Wenn euch eine Wunde zugefügt worden ist, so ist dem ungläubigen Volk schon eine gleiche Wunde zugefügt worden. Und diese Tage des Krieges Glücks, diese Tage lassen wir unter den Menschen wechseln, damit Allah diejenigen, die Glauben kennt, und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Und Allah liebt nicht die Ungerechten. Und damit Allah diejenigen, die Glauben, herausstellt und die Ungläubigen dahinschwinden lässt. Oder meint ihr etwa, dass ihr in den Paradiesgarten eingehen werdet, noch ehe Allah diejenigen von euch kennt, die unter euch sich für seine Sache abmühen und die Standhaften kennt? Und ihr habt euch ja wiederholt den Tod gewünscht, bevor ihr ihm begegnet seid. Nun habt ihr ihn mit eigenen Augen geschaut. Und Muhammad ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren? Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen, aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Keiner Seele ist es möglich zu sterben, außer mit Allahs Erlaubnis und nach einer befristeten Vorbestimmung. Wer die Belohnung des Diesseits will, dem geben wir etwas von ihm. Und wer die Belohnung des Jenseits will, dem geben wir etwas von ihm. Und wir werden es den Dankbaren vergelten. Und mit wie vielen Propheten zusammen kämpften zahlreiche Bekenner des Herrn. Doch sie gaben nicht auf, ob dessen, was sie auf Allahs Weg traf, noch wurden sie schwach, noch unterwarfen sie sich, und Allah liebt die Standhaften. Ihre Worte waren nichts anderes, als dass sie sagten: Unser Herr, vergib uns unsere Sünden und die Maßlosigkeit in unserer Angelegenheit. Festige unsere Füße und hilf uns gegen das ungläubige Volk. Da gab Allah ihnen die Belohnung des Diesseits und die schöne Belohnung des Jenseits, und Allah liebt die Gutestuenden. Also, liebe Geschwister, bei den letzten Malen haben wir die Verse kennengelernt, in denen Allah subhanahu wa ta'ala den Zinseszins verboten hat, und wir haben auch erklärt, warum dadurch automatisch der gesamte Zins verboten ist, nicht nur der Zinseszins, und wir haben gelernt, dass Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen, die Zinsen nehmen und geben, mit der Hölle gedroht hat, mit der Hölle, die eigentlich für die Ungläubigen vorbereitet ist. Und das Heilmittel davon ist, Allah an seinem Gesandten zu gehorchen, auf dass man Erbarmen erlangt, denn durch Erbarmen gelangt man ins Paradies. Und danach haben wir, anhand Allah subhanahu wa ta'ala uns angespornt, genauso wie er uns gedroht hat mit der Hölle, wenn wir Zinsen nehmen und geben, hat er uns auf der anderen Seite angespornt, wenn wir Gutes tun, wird uns ein Paradies erwarten, dessen Breite so groß ist wie die Breite der Himmel und der Erde. Und wir haben gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala von der Breite der Himmel und der Erde redet, dann wissen wir erst gar nicht, wie lange diese Sachen sind. Ja? Denn normalerweise ist die Länge größer als die Breite, und nur Allah subhanahu wa ta'ala allein kennt die Ausmaße. Dann haben wir gesagt, dass Allah dieses Paradies für die Gottesfürchtigen bereitet hat. Und wir haben gezeigt, dass derselbe Vers oder fast derselbe Vers in Surat al-Hadid, das Eisen, existiert, in dem Allah subhanahu wa ta'ala dieses Paradies, dessen Ausmaß oder dessen Breite so ist, so groß ist wie die Himmel und die Erde, denjenigen bereitet hat, die an Allah und seinen Gesandten glauben. Und wir haben dadurch gezeigt, dass zur Aqida von Ahl al-Sunnah wal Jama'a gehört, dass der Glaube Teil der, dass die Taten Teil des Glaubens sind. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala die Gottesfürchtigen beschrieben als Menschen, die in Freud und Leid ausgeben, ihren Zorn bändigen und den Menschen vergeben, und Allah liebt die Gutestuenden, und wenn sie eine Sünde begehen, dann bekennen sie und bereuen sie und beharren nicht auf dem, was sie getan haben. Ihrer Lohn wird das Paradies sein, wie Allah es im 136. Vers gesagt hat. Dann erinnert uns Allah subhanahu wa ta'ala daran, denn wir wissen, dass einige dieser Verse, wie wir schon gesagt haben, in Bezug auf die Schlacht von Uhud herabgesandt worden sind. Und diesbezüglich, wir wissen, in der Schlacht von Uhud haben die Muslime eine Niederlage erlitten, weil sie dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht Folge geleistet haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihnen jetzt aber: Schon vor euch sind Gesetzmäßigkeiten ergangen. So reist doch auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war. Diese Gesetzmäßigkeiten, auf Arabisch Sunan, das ist der Plural von Sunnah. Die Sunnah von Allah subhanahu wa ta'ala ist seine Gesetzmäßigkeit, das heißt, gemeint ist, wie er mit seinen Menschen, mit seinen Geschöpfen verfährt. Was also das Ende der Gläubigen ist, was Ende der Ungläubigen ist und so weiter und so fort. Das heißt, wie geht er mit denjenigen Menschen um, die ihn leugnen und die sich ihm ständig widersetzen. Wenn wir das wissen wollen, können wir mit eigenen Augen auf der Erde umherreisen und schauen, wie das Ende dieser Menschen war, die ihre Gesandten geleugnet haben. Und ein lebendiges Beispiel oder eins von vielen Beispielen, das wir heute noch auf der Erde haben, sind im heutigen Saudi-Arabien Mada'in Salih, die Stätte von Salih a.s., wo wir noch mit eigenen Augen sehen können, die Häuser, die sie aus Stein gehaut haben, wo sie darin gehaust haben, und diese Menschen gibt es nicht mehr, weil sie dahin gerafft worden sind, weil sie ihren Propheten Salih a.s. geleugnet haben und nicht an ihn geglaubt haben. Also schaut auf der Erde umher, wie das Ende der Leugner war, wie zum Beispiel von Aad und von Thamud, von denen Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran mehrfach mitgeteilt hat. Also wenn jemand Zweifel hat, kann er es mit eigenen Augen nachvollziehen. Aber wie wir heute gehört haben in der Khutbah, ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas im Koran uns mitteilt über irgendetwas, was in der Vergangenheit geschehen hat, was in der Vergangenheit geschehen ist oder etwas geschieht, dann ist das für uns sicherer, als wenn wir es mit eigenen Augen gesehen hätten. Warum? Weil wir haben gesagt, oder der Khatib hat gesagt, dass wenn ein Mensch etwas sieht, kann es ihn täuschen, kann er getäuscht werden. Es gibt genug Menschen, die behauptet schon mal haben, dass sie den Neumond gesehen haben, in Wirklichkeit war es dann irgendein Stern. Und es gibt Menschen, die behaupten, etwas gesehen zu haben, das sich bewegt, dabei war es stillstehend, wie zum Beispiel im Falle, ihr wisst, was geschehen ist zur Zeit von Moses a.s. mit den Zauberern von Pharaon. Das heißt, die Sinne des Menschen können sich täuschen. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas mitteilt, dann täuschen wir uns darin niemals und er täuscht sich nie. Und es ist genau die Wahrheit, so wie er es gesagt hat. Ja. Wie dem auch sei, dies ist eine klare Darlegung für die Menschen, eine Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Diese klare Darlegung, der ganze Koran ist als eine klare Darlegung beschrieben worden für alle Menschen. Ein Hinweis darauf, dass der Islam also für alle Menschen ist und dass die einzige Rettung für die Menschen, wenn sie ins Paradies einkommen wollen, ist es, sich an den Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu halten, und es gibt keine andere Religion, die sie erretten werden kann. Gibt es nicht. Und wenn es eine klare Darlegung ist, dann ist es also hilft es uns dabei zu unterscheiden zwischen schlecht und gut. Also Koran ist unser Maßstab, was uns sagt, was richtig ist und was falsch ist, was Allah liebt und was Allah verabscheut. Und eine Rechtleitung, das heißt Hudan auf Arabisch, eine Sache, die uns auf den richtigen Weg leitet, also auf den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages in den Sand hat doch einen Weg gezeichnet, und dann hat er da mehrere Verzweigungen dazu gemalt und hat er gesagt, am Ende von jedem einzelnen Weg sitzt ein Shaitan, der zu diesem Weg aufruft, und der einzige Weg ist der Weg in der Mitte, das ist der Weg zu Allah. Und da hat er den Vers gelesen aus Surat Al-An'am, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, und dies ist mein Weg, ein gerader. Also das ist der Weg, zu dem der Koran einlädt und leitet. Und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Und Gottesfürchtigen haben wir gesagt auf Arabisch Al-Muttaqin und kommt vom Wort Taqwa. Und Taqwa bedeutet sich schützen. Ja, das heißt, das sind diejenigen, die sich schützen. schützen vor was? Vor Allahs Zorn, vor Allahs Strafe. Und werdet nicht schwach, noch seid traurig, wo ihr doch die Oberhand haben werdet, wenn ihr gläubig seid. Warum sind die Gläubigen teilweise schwach geworden und traurig geworden? Wegen der Niederlage, die sie in Uhud erlebt haben. Ja. Also wegen des, was sie in Uhud getroffen hat, hätte es sie dazu beinahe gebracht, dass sie dann, ihr wisst ja, die Muslime wissen, dass Sira erzählt wird, haben sie dann die kommende Schlacht gegen die Kuffar dann wieder gewonnen, gegen die sie in Uhud eigentlich verloren hatten. Also man erzählt wenige Tage später war das sogar. Also das heißt, werdet nicht schwach und traurig und unterlasst den Dschihad, obwohl ihr dazu aufgefordert wurdet und wo ihr doch die Oberhand haben werdet, wenn ihr gläubig seid. Und das ist, wenn wir uns das bewusst machen, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala das hier gerade sagt, dass die Voraussetzung dafür, dass man erfolgreich sein wird bei Allah subhanahu wa ta'ala in diesseits und jenseits, ist, dass man gläubig ist. Also wenn sich Menschen zusammen versammeln und sie zusammenführt ihre Nationalität oder ihre Sprache oder etwas, das ist nicht das, was sie für Allah subhanahu wa ta'ala helfen wird. Und was sie für Allah helfen wird, ist der Glaube an Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam und an das, was sie glauben müssen. Und auch werdet nicht traurig aufgrund derjenigen, die gestorben sind. Denn es wird überliefert über Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass er gesagt hat, er selbst sagte radiallahu anhu, mir ist zu Ohren gekommen, dass in der Schlacht von Badr, sinngemäß, ja, dass in der Schlacht von Badr genauso viele Leute gestorben sind wie damals in Uhud. Das heißt, das eine für das andere. In der Schlacht von Badr haben dann die Muslime, sind einige zum Opfer gekommen in Badr und dann haben sie auch und sie haben gleichzeitig einige der Kuffar zu Kriegsgefangenen genommen. Und das gleiche in gleicher Zahl in etwa ist geschehen in der Schlacht von Uhud. Ja. Also seid nicht traurig wegen dem. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns gleich im folgenden Vers die Weisheit sagen dahinter, unter anderem, warum Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass es diese Kriege gibt. Wo ihr doch die Oberhand habt, wenn ihr gläubig seid. Wenn euch eine Wunde zugefügt wird, so ist dem ungläubigen Volk schon eine gleiche Wunde zugefügt worden. Also, weil sie waren traurig aufgrund der Niederlage in Uhud, ja, und auch wenn euch diese Sache trifft und euch diese Wunde getroffen hat, die Kuffar, schon in der Schlacht von Badr, haben ihnen ist dieselbe große Wunde zugefügt worden und trotzdem hat es sie nicht davon abgehalten, euch zu bekämpfen. Und ihr gläubige Menschen, ihr habt eher ein Anrecht darauf, das umzusetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala, oder ihr seid eher dazu verpflichtet, das umzusetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala von euch verlangt hat. Ja. Deswegen gebt nicht auf, sondern diese Tage des Unglückes, das ist normal. Allah subhanahu wa ta'ala, es gehört zu seiner Sunnah, subhanahu wa ta'ala, dass die einen manchmal gewinnen, dann die anderen wieder gewinnen, die einen gewinnen, die anderen gewinnen. Und diese Tage des Kriegsglücks lassen wir den Menschen unter den Menschen wechseln. So hat er es gesagt, subhanahu wa ta'ala. Ja. Und aber im Endeffekt, wer war dann siegreich? Es war zwar ein Siegen und Verlieren nacheinander, aber wer war im Endeffekt siegreich? Die Muslime waren im Endeffekt siegreich. Und was ich besonders gezeigt habe, im Einmarsch nach Makkah, ja, wo sie dann mit einer Armee von 10.000 Mann gekommen sind und Makkah dann eingenommen haben, fast ohne Kampf eingenommen haben. Ja. Das ist übrigens über Ibn Abbas und Al-Hasan al-Basri, der Imam der Tabi'in, überliefert und auch anderen, dass es also hier geht, tatsächlich, dass es hier tatsächlich im 140. Vers tatsächlich darum geht, dass zum einen die Muslime verloren haben in Uhud und vorher gewonnen hatten in Badr. Ja. Damit Allah diejenigen, die glauben, kennt und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Diese Aussage Allahs, damit Allah diejenigen, die glauben, kennt. So eine ähnliche hatten wir, oder dieselbe hatten wir in Surat al-Baqarah, als es darum ging, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Qibla gewendet hat. Gucken wir uns die nochmal an. Seite 22. Und zwar im 143. Vers in Surah Al-Baqarah. Im 143. Vers. Dort haben wir dasselbe. Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich kann ja von Anfang an mal lesen, 143, und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, also Quds, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf den Versen umkehrt. Ja. Und was mich jetzt besonders interessiert in diesem Vers, also worum es jetzt geht, ist nicht um das Umkehren, nein, um dass Allah subhanahu wa ta'ala davon redet, dass er etwas tut, damit er es weiß. Ja, damit er diejenigen Gläubigen kennt von denen, die nicht gläubig sind. Und das gleiche in diesem Vers wieder, 140. Vers Surat Al-Imran, wo wir gerade sind, damit Allah diejenigen, die glauben, kennt. Und dann, ja, das ist die Sache, ja. Wir wissen doch, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß. Wir wissen doch, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm nichts verborgen bleibt. Weder im Himmel noch auf der Erde. Und selbst wie Allah sagt in Surat Al-An'am, selbst wenn ein Blatt von einem Baum fällt, so weiß er davon Bescheid. Ja, es gibt nichts, was er nicht weiß. Nur die Sache ist, wenn es nicht geschehen würde, wenn diese Sache nicht geschehen würde, das heißt, wenn es keine Kriege gäbe, in diesem Fall es Kriege gäbe, oder überhaupt die Prüfungen nicht gäbe, so haben die Tafsir-Gelehrten gesagt, dann wäre es aus unserer Sicht ungerecht von Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, dass er uns zur Rechenschaft zieht für eine Sache, die noch gar nicht geschehen ist. Ja. Aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie wir handeln werden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala braucht eigentlich nicht sehen, wie wir handeln. Er wüsste schon vorher, wie wir abschneiden werden. Aber diese Sachen geschehen, damit wir wissen, dass die Sache geschehen ist und dass wir auch tatsächlich so gehandelt haben und damit wir vor Allah subhanahu wa ta'ala kein Argument haben, wenn er uns zur Rechenschaft ziehen wird für eine Sünde, die wir begangen haben. Ja, das ist die Sache. Damit Allah subhanahu wa ta'ala weiß, ja, dass wir wissen. Damit Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass wir wissen, was wir getan haben. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء. Damit Allah diejenigen, die Glauben kennt und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Also auf diese Weise, damit Allah subhanahu wa ta'ala euch auf diese Weise kennt, sodass die Abrechnung folgen kann. Denn wenn es nicht geschehen ist, wenn diese Taten nicht umsetzen und als Allah subhanahu wa ta'ala direkt zur Rechenschaft ziehen würde, dann würden wir sagen, Moment, ich habe noch gar nichts getan, ich habe gar nichts Falsches gemacht. Aber so lässt uns Allah subhanahu wa ta'ala handeln, damit die Menschen sich unterscheiden voneinander und die Gläubigen sich unterscheiden von den ungläubigen Menschen. Ja. Dann, und Allah liebt die Ungerechten nicht. Ja. Also das ist die Weisheit. Die Weisheit, die dahinter steckt, dass es diese Kriege, die Tage des Krieges gibt, ist, dass Allah sagt, und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Blutzeugen auf Arabisch Shuhada, Plural von Shahide. Und die Shahada, das Shahid sein, ist natürlich eine edle Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gepreist hat und die sich die gläubigen Menschen gewünscht haben. Und wir werden gleich in den nächsten Versen noch einmal darauf hinweisen. Aber das ist eine Weisheit. Allah subhanahu wa ta'ala will, dass es von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam Blutzeugen gibt, Shuhada gibt. Denn wir wissen, dass die Shuhada, sie haben Vorzüglichkeiten, die anderen Menschen nicht haben. Zu den Vorzüglichkeiten der Shuhada gehört es, dass sobald das erste Bluttropfen von ihnen auf den Boden fällt, sind ihre Sünden schon allesamt vergeben. Und trotzdem sagen wir der Wahrheit entsprechend, Klammer auf, Klammer zu, es sei denn, es handelt sich um Rechte zwischen den Menschen, dann müssen sie trotzdem dafür gerade stehen. Und Allah liebt nicht die Ungerechten. Wer sind hier die Ungerechten? Wer sind hier die Ungerechten? Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Ungerechten allesamt nicht liebt. Aber die Ungerechtigkeit ist Stufen. Wir wissen, dass die größte Ungerechtigkeit ist Ash-Shirk. Das wissen wir. Aber hier, der Zusammenhang lässt schließen, dass die Ungerechtigkeit hier gemeint ist, dass die Menschen, diejenigen, die bei denen der Dschihad Fardu Ain wird, nicht zum Dschihad gehen. Wir wissen, dass auch der Dschihad ist nicht immer Pflicht. Aber manchmal, wenn er Fardu Ain wird, das heißt zur individuellen Pflicht wird, und man dann dem Imam der Muslime nicht beim Aufruf folgt, dem Khalifa oder was auch immer, dann gehört man zu den Ungerechten. Und das ist das, wovor Allah subhanahu wa ta'ala die Sahaba bewahren wollte, denn sie wollten aufgeben und nicht weiterkämpfen, weil sie in Uhud damals verloren hatten. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Natürlich haben sie nicht aufgegeben. Und zu den riesigen, schaut mal, Allah sagt, und seid nicht traurig, ja, 139 Vers, und seid nicht traurig. Sind einige Leute davon, sind ja Märtyrer geworden, Hamza, radiallahu anhu, Mus'ab ibn Umair, Abdullah ibn Jahsh, Uthman ibn Shammas, ja, die sind alle Shuhada geworden, das sind alles Muhajirun, und die restlichen Märtyrer sind alles von den Ansar, insgesamt sind etwa 70 Menschen von den Sahaba zu Märtyrern geworden. Ja. Und stellt euch vor, jeder dieser Märtyrer darf für 40 seiner Familie Fürsprache einlegen am jüngsten Tag. Ja. Wie dem auch sei, liebe Geschwister, gehen wir zum nächsten Vers. 141. Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala eine weitere Weisheit dieser Kriege und damit Allah diejenigen, die Glauben herausstellt und die Gläubigen dahinschwinden lässt. Yumahis bedeutet auf Arabisch, also das, was übersetzt worden ist im Deutschen als herausstellt, damit Allah herausstellt. Yumahis und bedeutet auch Yuchallis. Ja. Und gemeint ist, damit er tatsächlich die einen aus den anderen aussiebt. Nicht aussiebt, sondern reinigt. Ja, damit die Gläubigen gereinigt werden von ihren Sünden. Ja, dafür sind auch diese Kriege da. Und damit Allah diejenigen, die Glauben, herausstellt und die Ungläubigen dahin schwinden lässt. Über dahin schwinden lässt, brauchen wir nicht reden. Ist klar und deutlich. Ja. Oder meint ihr etwa, dass ihr in den Paradiesgarten eingehen werdet, noch ehe Allah diejenigen von euch kennt, die unter euch sich für seine Sache abmühen und die Standhaften kennt? Ja, dieser Vers, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht zu denjenigen gehören, die das leugnen. Ins Paradies kommt man nicht so einfach. Ins Paradies kommt man nicht einfach, indem man gesagt hat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah und diesen Worten keine Taten folgen lässt. Denn wenn man das denkt, dann gehört man zu einer Sekte, die heißt Al-Murji'ah. Al-Murji'ah, haben wir gesagt, ist diejenige Sekte im Islam, die behauptet hat, dass der Iman nur aus dem besteht, was man im Herzen hat. Und vergessen hat, dass der Iman nicht nur aus dem besteht, was im Herzen ist, sondern sehr wohl das beinhaltet, was der Mensch sagt und auch was der Mensch tut. Ja. Zum Beispiel, liebe Geschwister, für diejenigen, die Sahih al-Bukhari schon mal aufgeschlagen haben, inshallah haben wir das alle schon gemacht. Sahih al-Bukhari beginnt am Anfang, relativ am Anfang, hat er extra ein Kapitel gewidmet, heißt Al-Iman, der Iman. Ja. Und in diesem Kapitel erwähnt er Hadithe und Ayat und Aussage von den Sahaba oder Tabi'in, die alle darauf hinweisen und alle Aussagen klar und deutlich, dass Taten Teil des Iman sind. Das heißt, wenn jemand nicht handelt, ist sein Iman niemals vollständig. Der vollständige Gläubige muss also das umsetzen, was Allah gesagt hat. Also, ohne Taten, das reicht nicht aus. Oder meint ihr etwa, dass ihr in den Paradiesgarten eingehen werdet, noch ehe Allah diejenigen von euch kennt, die unter euch für seine Sache sich abmühen? Ja, das heißt, sich für Allah subhanahu wa ta'ala mühen. Im Arabischen ist es Jahadu. Und Jahadu bedeutet tatsächlich abmühen. Und wie gesagt, es kann sein kriegerisch und kann sein mit Geld und kann sein in anderen Formen. Wir wissen, dass es verschiedene Formen des Jihad gibt. Ja. Also, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, dass wir geprüft werden auf jeden Fall, bevor wir ins Paradies eingehen dürfen. Und wer nicht geprüft wird, das ist diejenige Person, die sich an die eigene Nase fassen sollte und fragen sollte, was ist eigentlich los? Warum werde ich nicht geprüft? Denn nur durch die Prüfung kommt man auch in die hohen Rangstufen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna ashaddan nas ibtila'an al-anbiya. Diejenigen, die am stärksten geprüft werden, sind die Propheten. Und dann sagte er, und danach diejenigen, die auf der nächsten Stufe sind, und danach diejenigen, die auf der nächsten Stufe sind. Das heißt, diejenigen, die im Iman danach kommen, die werden dann dementsprechend geprüft, und dann diejenigen, die danach kommen, werden wieder dementsprechend geprüft. Aber am meisten die Propheten, obwohl sie doch diejenigen sind, die Allah subhanahu wa ta'ala am liebsten mag. Ja. Trotzdem werden sie am meisten geprüft. Liebe Geschwister, und dann sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala, und ihr habt euch ja wiederholt den Tod gewünscht, bevor ihr ihm begegnet seid. Und dann habt ihr ihn mit eigenen Augen geschaut. Was haben sie sich gewünscht? Viele Sahaba haben sich Folgendes gewünscht. Ihr wisst, in der Schlacht von Badr, die Badr-Schlacht war plötzlich. Die war unerwartet. Die wollten eigentlich nur die Karawane einnehmen von den Qurayshiten. Und sie gehen hinaus und plötzlich kommen, sie waren ja etwa 300 Mann, und plötzlich kommt eine Armee ihnen entgegen von 1000. Ja. Das war plötzlich. Das heißt, wer hätte mitkämpfen wollen, hatte gar nicht die Möglichkeit gehabt. Nur diejenigen, von denen Allah wollte, dass sie dabei sind, also für diejenigen, die Allah schon vorher geschrieben hatte in Al-Qadr, in der göttlichen Vorherbestimmung, dass sie dabei sein werden, waren dabei. Und deswegen haben sich einige Sahaba gewünscht, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, dass Allah ihnen eine Möglichkeit gibt, dass Allah ihnen eine Option zeigt oder gibt, in der sie Allah unter Beweis stellen können, was sie wirklich Allah subhanahu wa ta'ala zeigen können und was sie in Badr verpasst haben. Ja. Sie wollten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen eine andere Möglichkeit gibt und zu zeigen, unter anderem, dass sie, auch wenn sie aus Quraysh kommen und ausgewandert sind, sie nichts mehr mit den Qurayshiten verbindet, weil die einen sind ungläubig und die anderen sind gläubig. Ja. Und diese Möglichkeit haben sie sich gewünscht und die hat ihnen Allah subhanahu wa ta'ala dann in Uhud gegeben. Und ihr habt euch ja wiederholt den Tod gewünscht. Und mit dem Tod hier ist nicht gemeint, dass sie gesagt haben, oh Allah, ich wünsche mir, dass ich nicht mehr weiterlebe, weil das ist verboten worden, das überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das uns verboten hat, sondern was hier gemeint ist, ist das Märtyrertum. Ja. Hier ist gemeint das Märtyrertum. Das heißt, sie haben sich gewünscht zu sterben, aber als Märtyrer. Ja. Denn das ist erlaubt und das ist natürlich wünschenswert. Und deswegen hat genau diesbezüglich sagte der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazu mata ala shu'batin minan nifaq. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte im Hadith von Abu Dawud, der Hadith ist sahih, er sagte, wer stirbt und nicht im Krieg teilgenommen hat und auch nicht selbst vorgenommen hat, ja, nicht einmal die Absicht gehabt hat, teilzunehmen, er wird sterben und er wird in seinem Herzen einen Teil der Heuchelei haben. Ja. Er wird sterben und wird eine Eigenschaft der Heuchelei mit sich tragen. Und der Hadith ist bei Abu Dawud. Ja, liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen und auf dass wir das umsetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala immer von uns verlangt hat. Und ihr habt euch ja den Tod wiederholt gewünscht, bevor ihr ihm begegnet seid. Nun habt ihr ihn mit eigenen Augen geschaut. Also ihr habt mit eigenen Augen gesehen, wie es sein wird. Also ihr seid beinahe natürlich ums Leben gekommen bei dieser Schlacht, weil sie ja, wir kennen die berühmte Geschichte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einigen Rumah, das heißt einigen Speerwerfern gesagt hat, dass sie sich auf den einen Berg stellen sollen. Ja, die in Medina gewesen sind, kennen die Stelle. Und sie sollten dort oben bleiben, selbst wenn, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, selbst wenn ihr seht, dass die anderen Kämpfer jetzt schon den Krieg gewonnen haben und sich die Kriegsbeute unter sich teilen, trotzdem bleibt oben und steigt nicht vom Berg herab, aber leider sind sie dann vom Berg herabgestiegen, dann ist damals Khalid ibn Walid, der später dann Muslim geworden ist, radiallahu anhu, ist von ihnen dann von hinten gekommen und ihnen Rücken gefallen und dadurch haben die Muslime doch noch die Schlacht verloren, nachdem sie sie eigentlich schon gewonnen hatte. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren? Und wer sich dann auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen. Aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Uhud verletzt wurde, wissen wir, dass ein Kafir, der offensichtlich derjenige, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam an seinem Eckzahn verletzt hatte, sodass er geblutet hatte, ausgerufen hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und hat dann den Sahaba zugerufen, euer Prophet ist gestorben, kehrt also zu eurer Religion wieder zurück. Und daraufhin haben natürlich sich die Heuchler, wie man auch so modern sagt, geoutet. Ja, da wurde klar, diejenigen, die dann zurück abgefallen sind von ihrem Glauben, das waren die Heuchler. Und diejenigen Gläubigen, Alhamdulillah, sie sind nicht abgefallen. Und die Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns hier mit, in diesem Vers, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Mensch ist, wie du und ich. Der Unterschied zwischen ihm und uns, dass er der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam. Und ein Prophet Allahs und der Auserwählte ist. Ja. Aber vor ihm gab es genauso andere Propheten schon. Genauso gab es andere Propheten schon. Die sind alle schon gestorben. Ja? Bis auf Isa a.s. sind alle Propheten vor Muhammad s.a.w. schon gestorben. Das heißt, das ist kein Beweis dafür, dass er ein falscher Prophet ist, nur weil er stirbt oder nicht stirbt. Ob er getötet wird oder nicht getötet wird, wie wir im 146. Vers sehen werden, dass auch Propheten schon umgebracht worden sind. Und trotzdem hat es die Menschen nicht abgehalten, davon im Glauben zu bleiben. Ja? Die Tatsache, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebt oder stirbt, ändert gar nichts daran, ob der Islam die Wahrheit ist und ob sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam damals folgen sollten oder nicht folgen sollten. Ja? Und das war ja dieser Vers erinnert ja uns alle an die berühmte Szene, als Abu Bakr radiallahu anhu dann die Sache in die Hand genommen hat, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und dann hat er diesen berühmten Vers vorgelesen und sozusagen die Menschen daran erinnert, dass auch dieser Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages sterben wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt es in einem anderen Vers ganz klar und deutlich. Er sagte, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Du wirst sterben und sie werden sterben. Thumma innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Und dann werdet ihr euch am jüngsten Tag vor eurem Herrn streiten. So hat Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt. Ja. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Also das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam euch mitgeteilt hat, an Sachen, die ihr glauben müsst, an Allah, an den Propheten, an die Engel, an das Paradies, an die Hölle, das ist nichts Neues. Das hat Isa schon vorher gemacht, das hat Musa schon vorher gemacht. Was vielleicht anders sein kann, was der Prophet übermittelt hat. Vielleicht einige Gesetze sind anders, das wissen wir mit Gewissheit, dass einige Gesetze anders sind, aber der Iman ist derselbe. Ja. Wenn er nun stirbt oder getötet wird. Hier hat Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht verraten, was mit unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam passieren wird. Wie wir wissen, ist er nicht im Krieg gefallen, sondern er ist gestorben. Manche sagen, er war vergiftet durch die jüdische Frau, die ihm ja diese vergiftete Schulter zu essen gegeben hat, weil er ja gegen Ende seines Lebens immer noch gesagt hat, ich habe immer noch zu kämpfen mit dem, was ich am Tag von Khaybar gegessen habe, sallallahu alaihi wasallam, wie dem auch sei. Deswegen haben manche Gelehrte gesagt, dass er sowohl ein Prophet war als auch ein Shahid, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Aber wenn er nun stirbt oder getötet wird, also es kann sein, dass ihr Sahaba geht in den Krieg und der Prophet ist mit euch, sallallahu alaihi wasallam, und er wird umgebracht. Das kann sein. Das spricht gar nichts dagegen, und trotzdem bleibt der Islam immer noch die Wahrheit ein. Also, als hätten manche gesagt, wenn er wirklich ein Prophet war, wäre er nicht umgebracht worden. Also nachdem man ausgerufen hatte, dass er gestorben war. Ja. War er aber nicht. Ja. Das eine hat mit anderen gar nichts zu tun. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, ja, die Sache ist vielleicht für uns einfach zu verstehen, weil wir schon die Geschichte kennen, aber wenn man dort anwesend gewesen ist und diesen Führer bei sich hat und diesen Kontakt zum Himmel hat und plötzlich ist er weg und man nicht mehr weiß, was man machen soll, das ist eine große Sache gewesen. Ja, viele Menschen konnten diese Sache nicht standhalten, und deswegen gab es ja die vielen Abtrünnige, die Abu Bakr dann bekämpft hat, radiallahu anhu, ja, als er dann Khalifa wurde. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr dann auf den Fersen umkehren? Werdet ihr also dann den Islam verlassen? Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen. Also wer Murtad wird, wird Allah subhanahu wa ta'ala nichts schaden können, und aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Wer sind die Dankbaren? Die Dankbaren sind diejenigen Menschen, ganz einfach, die das umsetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen angeordnet hat. Denn Dankbarkeit zeigt sich dadurch, gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, dass er, wenn er uns etwas anordnet, was ja gut für uns ist, wir uns bei ihm bedanken, indem wir es umsetzen, was er von uns verlangt hat. Das sind die wahren Dankbaren. Das sind die wahren Dankbar, ja. Und damit kein Mensch Angst haben braucht, ja, damit kein Mensch Angst haben braucht, ja. Also manche Leute haben vielleicht Angst, ja, wir reden hier über Dschihad und so, ja, also wie dem auch sei, damit kein Mensch Angst haben braucht, dass man vielleicht stirbt, ja, im Kampf. Nee, Allah sagt im nächsten Vers, keiner Seele ist es möglich zu sterben, außer mit Allahs Erlaubnis, ja. Das ist der Ansporn, sich für Allah zu opfern. Keiner Seele ist es möglich zu sterben, außer mit Allahs Erlaubnis. Das heißt, wenn du sterben sollst, am kommenden Montag, Dienstag, weiß nicht wann, dann wirst du sterben, egal wo du gewesen bist. Ob du zu Hause auf deinem Bett liegst oder im Krieg bist, auf dem Feld bist. Du wirst irgendwie sterben. Ja? Und die Ursache mag verschieden sein, aber du wirst zu diesem Zeitpunkt, wird der Engel des Todes zu dir kommen und deine Seele zu sich nehmen. Keine Seele ist es möglich zu sterben, außer mit Allahs Erlaubnis und nach einer befristeten Vorbestimmung. Denn wir wissen zu den vier Dingen, die aufgeschrieben werden, sobald du dein 120. Tag erreicht hast, im Bauch deiner Mutter, ja, kommt doch der Engel und unter anderem, und eine von den vier Sachen, er schreibt auf, wie lange du leben wirst. Ja. Das steht da schon fest. Wer die Belohnung des Diesseits will, den geben wir etwas davon. Menschen, die jetzt mit dem Propheten aus seinem rausgegangen sind, es waren nicht alle Gläubige, es gab auch Heuchler. Aber wer auszieht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, um Kriegsbeute zu bekommen, ja, der bekommt davon etwas. Kein Problem. Dem geben wir etwas von ihm. Aber wer die Belohnung des Jenseits will, dem geben wir auch etwas von ihm. Ja. Das heißt, wer hinauszieht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir kennen den berühmten Hadith, Der erste Hadith bei Sahih al-Bukhari, wurde überliefert von Umar ibn Khattab, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Innamal a'malu bin niyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa. Die Taten sind gemäß den Absichten und jeder Mensch wird das erhalten, was er beabsichtigt hat. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Wer also ausgewandert ist aufgrund einer Frau, damit er sie heiratet, oder aufgrund irgendeiner diesseitlichen Sache, damit er sie erhält, dann wird er genau das erhalten, deren Willen er ausgewandert ist, also dessen Willen er ausgewandert ist. Also jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Wer Allahs Wohlgefallen haben will, erhält es. Und wer das diesseits haben will, indem er zum Beispiel Da'wa macht, Allah subhanahu wa ta'ala zum Islam einlädt, damit er bekannt wird und berühmt wird und damit man sagt, Mashallah ist ein Gelehrter, dann erhält er genau diese Belohnung im Diesseits und im Jenseits wird er von Allah nichts mehr bekommen. Und wir werden es den Dankbaren vergelten. Die Dankbaren, die das dann für Allah subhanahu wa ta'ala machen, ja, die werden von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt werden, die anderen nicht. Das im extremsten Fall ist es doch, liebe Geschwister, wie im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er uns mitgeteilt hat, dass am jüngsten Tag jede Volksgruppe demjenigen Gott folgen wird, dem es das angebetet hat, den sie angebetet haben. Derjenige, der die Sonne angebetet hat, folgt der Sonne. Derjenige, der den Mond angebetet hat, folgt dem Mond. Derjenige, der Isa angebetet hat, der folgt nicht Isa tatsächlich, sondern Allah erschafft einen Shaitan, der so aussieht wie Isa, dann folgen sie ihm. Und sie werden versuchen, ihre Belohnung von ihren Scheingöttern zu erhalten. Und sie werden natürlich nicht imstande sein, ja. Aber wer von Allah subhanahu wa ta'ala die Belohnung haben will, das ist die Gemeinschaft, die übrig bleibt und die dann von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt wird. Und dann sagt Allah in diesem folgenden Vers, weiterer Ansporn, ob der Prophet stirbt oder nicht stirbt, ob er getötet wird oder nicht getötet wird, das spielt keine Rolle, ja. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also zumindest die damals, ja. Und mit wie vielen Propheten zusammen kämpften zahlreiche Bekenner des Herrn? 146. Vers. Und mit wie vielen Propheten zusammen kämpften zahlreiche Bekenner des Herrn? Das heißt, der Dschihad ist nichts Neues. Der hat schon zur Zeit von Musa gegeben. Wir wissen, dass Musa a.s. versucht, mit Bani Israel Al-Quds zu befreien, wie wir uns aus Baqarah gelernt haben. Und dann hat er es aber nicht mehr geschafft. Ist dann gestorben a.s. und dann irgendwann der Prophet Yusha', sagt man, auf jeden Fall ist der nächste Prophet Yusha', weil ich sage, sagt man, weil er steht nicht im Koran, wenn man sagt, der Prophet Yusha' war es derjenige, der dann Al-Quds befreit hat von den damaligen Bewohnern. So, das ist die eine Lesart. In der anderen koranischen Mutawatir Qiraat heißt es nicht وَكَأَيِّن مِن نَبِيٍ قَاتَل, sondern وَكَأَيِّن مِن نَبِيٍ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٍ. Und mit wie vielen Propheten zusammen kämpften zahlreiche Bekenner des Glaubens und in der anderen Lesart und wie viele Propheten und Bekenner des Glaubens wurden getötet? Ausrufezeichen, Ausdruck der Verwunderung. Also es gibt viele Propheten, die schon, oder zahlreiche Propheten, die getötet worden sind, in dem, wo sie vor Allah subhanahu wa ta'ala gekämpft haben. Das gibt es, ja. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hätte auch einer von ihnen sein können, und wir hätten es nicht gewusst. Also sie haben es damals nicht gewusst. Deswegen, und das sind unsere guten Vorbilder, sie sollen uns anspornen, und deswegen, wie gesagt, das alles als Trost und als Ansporn, dass man nicht, den Kampf unterlässt, nur wegen einer Niederlage in Uhud. Ja. Ja. Doch, also Bekenner des Herrn und sind auch also Rechtschaffene, Gottesfürchtige, ja, Gottesgelehrte, Leute des Herrn, ja, das sind alles Übersetzungen und Bedeutungen dieses Wort Rabbaniyun. Also Leute, die absolut das machen, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt. Und unsere beste Vorbilder sind dafür die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam und allen ihnen voran Abu Bakr und Umar und andere. Doch sie gaben nicht auf, ob dessen, was sie auf Allahs Weg traf. Ja. Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, es gab Menschen, die vor euch gelebt haben. Man hat einige von ihnen mit einer Säge zweigeteilt. Ja, so hat er es gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Man hat manche von ihnen mit einer Säge zweigeteilt. Also das, er hat wortwörtlich gesagt im Hadith, dass das Messer oder das Schwert oder die Säge in sein Fleisch und in sein Blut gedrungen ist. Und dies hat ihn nicht von seiner Religion abgewendet. Doch gaben sie nicht auf dessen, was sie, ob dessen, was sie auf Allahs Weg traf. Noch wurden sie schwach, noch unterwarfen sie sich, und Allah liebt die Standhaften. Ja. Wir wissen, dass die Sahaba dies umgesetzt haben, Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Er sagte, die besten Menschen sind meine Generation. Und dann diejenigen danach, und dann diejenigen danach. Ihre Worte waren nichts anderes, als dass sie sagten, unser Herr, vergib uns unsere Sünden und die Maßlosigkeit in unserer Angelegenheit. Manche Gelehrte im Tafsir haben gesagt, unsere Sünden sind gemeint As-Sara'ir, die kleinen Sünden, und die Maßlosigkeit in unserer Angelegenheit sind die großen Sünden. Wie dem auch sei, das ist eine Auslegung, und eine andere Auslegung ist, das eine ist allgemein, das andere ist speziell. Vergib uns unsere Sünden, das heißt jegliche Form von Sünden, die großen und die kleinen, und die Maßlosigkeit, und besonders bitte unsere großen Sünden. Amin. Möge Allah uns unsere Sünden vergeben. Ja. Wa israfana fi amrina. Israf ist die Verschwendung. Gemeint ist die Verschwendung, also dass man mit Sünden verschwenderisch umgeht. Ja. Als hätte man Sünden, man hat natürlich, also als hätte man zu viele Sünden gemacht, dass man verschwenderisch damit geworden ist. Ja. Festige unsere Füße und hilf uns gegen das ungläubige Volk. Das war der Dua, den sie gesprochen haben in solchen Angelegenheiten. Und daraufhin hat Allah SWT sie gefestigt. Da gab Allah ihnen die Belohnung des Diesseits und die schöne Belohnung des Jenseits. Ja, was ist die Belohnung des Diesseits? Unter anderem der Sieg, unter anderem die Kriegsbeute, was auch immer dazu gehört. Und die schöne Belohnung des Jenseits ist unter anderem Allahs Zufriedenheit. Das ist die wichtigste. Und das Paradies. Ja, und dass man mit den rechtschaffenden Menschen zusammen ist. Und Allah liebt die Gutestuenden. Hier haben wir, möge Allah uns zu den Gutestuenden machen. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala sich auch diese Eigenschaft zugeschrieben, dass er liebt, wen er liebt. Er hat im Vers vorher gesagt, haben wir vorhin gesehen, im 140. Vers hat Allah gesagt, und Allah liebt die Ungerechten nicht. Und dann sagt er im 146. Vers, und Allah liebt die Standhaften. Und im 148. Vers sagt er, und Allah liebt die Gutestuenden. Also, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden liebt und nicht liebt, gehört auch zu seinen Eigenschaften, an die wir glauben. Und selbstverständlich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden liebt, dann wird er ihn auch mit Gutem vergelten. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Vielleicht noch eine kleine Sache, liebe Geschwister. Das Wort Qarh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Das Wort Qarh im 140. Vers, das heißt, wenn euch eine Wunde zugefügt wird, in yamsaskum qarh, nach der Lesart, unserer Lesart, Hafs und andere, heißt es tatsächlich die Wunde, und in der anderen Lesart, al-qurh, bedeutet es auch der Schmerz. Also wenn euch etwa ein Schmerz irgendetwas trifft, ja, so ist dem Ungläubigen ebenso viel Schmerz schon zugefügt worden. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.